Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Eine der größten Entwicklungen in der modernen Astronomie hängt zusammen mit der Verbesserung von Aufnahmetechniken. Also heutzutage ist man einfach in der Lage, Objekte zu entdecken, wo konnte man vor 20 Jahren nur von träumen. Also Objekte, die sich eben nicht besonders durch eine große Helligkeit auszeichnen, sondern die eher ja, fast schimmern, teilweise also gar nicht im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums strahlen. Und namentlich bei der Erforschung der äußeren Bereiche des Sonnensystems ist eben die Technologie inzwischen so weit fortgeschritten, dass man Objekte entdecken kann, die dem normalen Auge mehr oder weniger völlig verborgen sind. Und eines dieser Objekte, davon soll heute die Rede sein, es ist ein interessantes Objekt. Es ist eigentlich ein armes Objekt. Es ist 1300 Kilometer groß im Durchmesser. Es läuft auf einer Bahn 43 astronomische Einheiten entfernt von der Sonne. Also eine astronomische Einheit ist ja die Entfernung Erde-Sonne. Und dieses Ding ist also 43 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Es ist also ganz weit draußen. Und wie das so ist, ganz weit draußen ist es kalt. Und überhaupt, was soll man sich darum kümmern? Um ein Objekt, dessen Name Quaowar ist. Also was ist Quaowar? Also Quaowar ist der Name einer nordamerikanischen Gottheit. Muss ich aufpassen, dass ich mir nicht verschreibe. Quaowar geschrieben. Und dieses Objekt gibt einige Rätsel auf. Zunächst einmal ist es, ich hatte schon gesagt, 43 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Das ist zunächst mal nichts Besonderes. Also Pluto ist 39 davon entfernt und das ist also bis dahin ja immer der Äußerste gewesen. Quaowar zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass er offenbar, ja wie soll ich sagen, die letzte Tankstelle vor der Autobahn ist. Er ist nämlich der letzte, das letzte Objekt im Sonnensystem, das noch auf einer fast kreisrunden, also fast perfekt kreisrunden Bahn um die Sonne herumkreist. Es könnte also sein, dass Quaowar das allerletzte Objekt ist, das sich noch ja im Rahmen der Entstehung des Sonnensystems nach einer ganz besonderen, offenbar ganz besonderen Methode entwickelt hat. Denn kreisrund ist schon was Besonderes. Normal ist die Ellipse, aber fast kreisrund, das ist schon nah an der Ausnahme. Es gibt ja auch noch ein weiteres Objekt da draußen, Sedna, das hat aber eine sehr elliptische Bahn. Also Quaowar ist etwas ganz Besonderes, weil er momentan zumindest die Kante des runden Sonnensystems darstellt. Die Oberflächentemperatur auf diesem Planeten, oder da muss man schon aufpassen, ach, da komme ich schon in die Bredouille. Also Pluto war ja, bis vor einigen Jahren war Pluto noch ein Planet. Dann fand man eben Sedna und Quaowar. Jetzt spricht man schon von transneptunischen Objekten. Also Objekte, die jenseits vom Neptun gefunden worden ist. Möglicherweise wird demnächst entschieden, Pluto ist überhaupt kein Planet. Pluto ist eben nur ein Objekt. Ja, also es ist eben kein richtiger Planet, sondern ist wahrscheinlich nur ein Überrest von dem Anfang des Sonnensystems. Und Quaowar und Pluto sind möglicherweise auch wirklich nur Objekte. Also arme Objekte sind eigentlich gar keine Planeten, nicht? Aber trotzdem, diese beiden, obwohl ja Pluto durchaus die Ekliptik, also diese Ebene, in der die Planeten sich im Allgemeinen bewegen, schneidet und manchmal auch innerhalb der Neptunbahn sich verändert, aber zählen wir ihn nochmal dazu. Sind wir konservativ, zählen wir ihn dazu. Ist also Quaowar sozusagen ein Objekt, was zu einem, was zu einer Phase des Sonnensystems gehört, von dem wir gerne mehr wüssten. Und zwar deshalb, weil wir haben ja nur eine Punktstatistik, wir leben ja nun mal in diesem Planetensystem, das wir Sonnensystem nennen. Wir möchten aber gerne wissen, wie entstehen denn Planetensysteme im Allgemeinen? Und es gibt ja inzwischen über 170 extrasolare Planetensysteme. Jetzt würde man natürlich gerne wissen, ist unser System was Besonderes? Also irgendwie eine Ausnahme? Oder ist es der Normalfall? Und dazu möchte man gerne möglichst viele Eigenschaften des eigenen Systems natürlich kennenlernen. Und da gibt es ein Problem. Diese transneptunischen Objekte gehören zum sogenannten Kuipergürtel. Also den muss man offenbar sehr eng schnallen, denn früher dachte man, so ein Gürtel um einen Stern herum, der ist bei 100, vielleicht bei 200 astronomischen Einheiten. Inzwischen wissen wir, der Pluto definiert sozusagen den inneren Rand, des Kuipergürtels. Eigentlich, um es präzise zu sagen, ist es eigentlich der Neptun, aber Pluto steckt so mittendrin und dieser Kuipergürtel ist offenbar das Reservoir für solche großen Brocken wie Quaowar oder wie Pluto oder auch vielleicht wie Sedna. Also diese Brocken, die da draußen rumfliegen, die, also Quaro war, nur um das mal zu sagen, hat so ein Drittel Erdmondgröße. Das ist nicht viel. Aber er ist immerhin schwerer als alle Asteroiden zwischen Mars und Jupiter zusammen. Also wenn da was entstanden sein könnte in diesem Bereich zwischen Mars und Jupiter, dann höchstens sowas wie Quaro war, aber nicht irgendein extra Planet, den man noch da reinsetzen könnte. Das wäre nicht der, nur um das mal an der Stelle zu sagen, wird ja oft vermutet, dass dieses Trümmerfeld zwischen Mars und Jupiter, dass da mal früher ein Planet gewesen sein soll, können Sie vergessen. Quaro war zeigt uns, mehr ist nicht zu holen als so ein Gesteinsbrocken. Nun, die Temperaturen auf Quaro war sind natürlich aufgrund der Entfernung von der Sonne sind die sehr niedrig. Der hat eine Oberflächentemperatur eigentlich von 50 Kelvin. Also minus 223 Grad Celsius. Und trotzdem beobachtet man auf ihm merkwürdige Erscheinungen, die nur dadurch zu erklären sind, dass er offenbar lokal viel heißer sein muss. Also man beobachtet zum Beispiel sowas wie kristallines Wasser, Ammoniumchlorid, was hätte ich mich versprochen, in einer Form, wie es eigentlich nur dann entsteht, da sein kann, wenn dieses Objekt, so muss ich es ja jetzt sagen, wenn dieses Objekt 110 Kelvin hat, also deutlich 60 Grad höher. Wo kommt die Wärmequelle her? Hat man sich zum Beispiel zu fragen bei dem Objekt Quaro. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt jede Menge radioaktive Elemente, die da drin zerfallen und das Ding aufheizen, oder es gibt das, was man Kyrovulkanismus nennt, also wo anstatt von heißer Lava flüssiger Stickstoff hochkommt. Und auf diese Art und Weise wird also tatsächlich auch was aufgeheizt. So könnte man es erklären. Aber ganz unabhängig von den Eigenschaften von Quaro gibt es die große Frage, was ist außerhalb von 50 astronomischen Einheiten? Der Erwartungswert für diesen Bereich, also in dem Bereich Kuipergürtel und darüber hinaus, waren eigentlich hunderte von kleinen transneptunischen Objekten. Man hat aber nichts gefunden. Gar nichts. Kann man sagen, naja, die sind zu klein. Kann man noch nicht sehen. Stimmt nicht. Ich hatte ja angefangen, die Sendung, mit der enorm gesteigerten Sensitivität der Aufnahmeverfahren. Man hätte schon was finden müssen. Hat man aber nicht. Was ist da passiert? Ist zum Beispiel beim Sonnensystem, könnte man sich Folgendes vorstellen, ist vielleicht ein Begleiter daran vorbeigesaust und hat den äußeren Bereich des Sonnensystems freigeräumt. Oder, ich meine, das ist jetzt unter uns, aber nur unter uns, also Spekulation total, gibt es bei 60 oder 70 astronomischen Einheiten vielleicht doch noch einen Planeten, einen größeren Planeten, also so einen richtigen Brocken? Man, da gab es ja schon immer mal wieder Spekulationen. Man hat ihn noch nicht gefunden. Wäre natürlich ein Hammer, wenn da draußen noch sowas wäre, wie, sagen wir mal, eine Erde oder vielleicht sogar noch größer. Aber irgendetwas muss der Grund dafür sein, dass die offenbar planetenbildende Scheibe in unserem System bei 50 astronomischen Einheiten irgendwie aufgehört hat, größere Brocken zu bilden. Was könnte das sein? Es gibt eine ganz banale Methode oder eine ganz banale Denkmethode. Man könnte einfach sagen, ja, da war die zu Ende, aus. Das hätte Konsequenzen. Wenn man nämlich bei den extrasolaren Planetensystemen Planeten machen will, muss man ja mit irgendeiner Ausgangskonfiguration beginnen. Also man macht eine Annahme darüber, wie groß ist die Scheibe, die Gas- und Staubscheibe, bevor die Planeten sich bilden. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, je kleiner diese Scheibe ist in ihrer radialen Ausdehnung, umso weniger Material habe ich zur Verfügung, um Planeten zu machen. Sollte sich also herausstellen, dass eine Scheibe wie bei uns eben nur 50 astronomische Einheiten groß war, dann haben wir durchaus große Probleme bei den extrasolaren Planeten, einige dieser Planetensysteme überhaupt zu verstehen. Es gibt nämlich tatsächlich Planetensysteme, die sich dadurch auszeichnen, dass sie immer noch, obwohl sie also schon ganze Jahre von oder ganze Menge von Milliarden Jahren auf dem Buckel haben, sie immer noch durchsetzt sind von großen Staubmengen. Gibt es also einige Systeme, die eigentlich ganz anders aussehen müssten, wenn sie so sich entwickelt hätten wie unser Sonnensystem. Ist aber nicht der Fall. Bei denen ist nämlich tatsächlich der Staub noch da. Da haben sich keine großen Objekte gebildet. Bei uns Quaro war. 43 astronomische Einheiten rauscht da draußen ein solches Objekt. Und vielleicht gibt es noch ein paar von dieser Sorte. Und vor allen Dingen die Frage, woher kommt die kreisförmige Bahn dieser Objekte. Also wenn ich nochmal an mein eigenes Geschwätz von eben erinnern darf. Wenn da ein Stern vorbeigesaust wäre und hätte also einen Teil der protoplanetaren Scheibe tatsächlich freigeräumt, jenseits von 50 astronomischen Einheiten, dann erinnern Sie sich vielleicht, wenn sowas vorbeifliegt, dann übt er ja nur eine Kraft auf den Teil der Scheibe aus, den er sozusagen durchzieht. Eine kreisförmige Bahn allerdings, die erlaubt eine solche Störung nicht. Also entweder die Sonne hat einen Begleiter gehabt, der regelmäßig um die Sonne sich herum bewegt hat, auf einer ebenfalls fast kreisrunden Bahn, oder es muss irgendeine andere Erklärung geben für die Exzentrizität der Bahn. Ja? Also Quaovar ist, wenn er der Letzte bliebe, der wirft mehr Fragen auf, als es Antworten liefert. Ja? Dass da draußen solche großen Brocken entstanden sind, gut. Stellt sich noch die Frage, warum denn aus diesen Brocken nicht mehr geworden ist. Denn dadurch, dass sie so weit da draußen waren und das Ganze ja in dieser kalten Gas- und Staubscheibe sich vollzogen hat, hat man also zunächst einmal, naja, das Gestein lässt einen Gesteinskern entstehen. Ne, die kleben zusammen, die Staubkörner kleben zusammen, es bildet sich ein Gesteinskern aus. Aber was als nächstes kommen müsste, wäre eigentlich, dass dann, weil ja jede Menge kaltes Gas ist, dass dieser Gesteinskern um sich herum Gas sammelt. Und zwar recht ordentlich viel. Wieso ist denn da kein größerer Planet draus entstanden? Na, da ist die Antwort ganz einfach. Da draußen ist nicht genug Gas gewesen. Na? Die Gasplaneten müssen zwar draußen entstehen, aber sie dürfen auch nicht zu weit draußen sein, weil da ist ja nichts mehr. Denn, das kann man sich ja auch gut vorstellen, wenn sich eine solche Scheibe bildet um einen Stern herum, dann ist natürlich die Dichte, die Gas- und Staubdichte, die nimmt nach innen hin zu. Warum? Naja, weil die Schwerkraft des Sterns natürlich innen drin dominiert. Deswegen wird das Gas und der Staub systematisch nach innen getrieben. Das ist ein interessantes Wechselspiel, was man an dem Objekt Quaovar ablesen kann. Nämlich das Wechselspiel ist auf der einen Seite offenbar in dem Bereich innerhalb von 40 astronomischen Einheiten, die großen Gasplaneten irgendwie entstanden sind, möglicherweise nach innen gewandert sind. Und draußen blieben sozusagen die Verlierer übrig. Für die blieb nichts mehr übrig, nämlich vor allen Dingen kein Gas mehr, um noch irgendwelche größeren Planeten aufzubauen. Nichts mehr. Möglicherweise sind genau diese Objekte, wie Quaovar, Pluto, Sedna und so weiter, sind die einzigen Botschafter aus einer Zeit, als das Sonnensystem entstanden ist. Also möglicherweise ist es geradezu nötig, notwendig, da mal hinzufliegen und sich ein solches Objekt anzugucken. Also die Eigenschaften von diesen Objekten da draußen, die sind eben nicht uninteressant, ja? So nach dem Motto, was interessiert mich Quaovar oder Sedna. Sondern diese Objekte sagen uns möglicherweise mehr über den Ursprung des Sonnensystems als die Menge an Objekten im Inneren des Sonnensystems, wo die Beeinflussungen gegenseitig so groß gewesen sind, dass eben die Eindrücke von der Entstehung des Sonnensystems schon lange verwischt sind. Da blieb gar nichts mehr übrig. Also ich habe ja gesagt, Quaovar, das ist sozusagen die letzte Tankstelle vor der Autobahn des Nichts. Ja, da draußen kommt ja dann möglicherweise nichts mehr. Das wissen wir nicht. Tatsache ist natürlich, er ist ein armer Planet. Und Sie wissen ja, die schlimmste Armut, die es gibt, ist Einsamkeit und das Gefühl, unbeachtet und unerwünscht zu sein.